zu schauen. Mir dem Herzen klopft und blüht, und ich halte dich und küsse deine roten Wangen warm. Liebes Mädchen, um dich schließe zittern dich in meinen Arm, in meinen Arm, in meinen Arm. Mädchen, Mädchen, und ich drücke dich an meinen Busen fest, der im letzten Augenblick sterbend, sterbend nur dich von sich lässt. Den berauschten Blick umschattet eine düstere Wolke mir, eine düstere Wolke.